Lass mich raus, ich will alleine meine Welt erbauen. Denn wenn es schief läuft, will ich es auch selbst versauen. Scheiß auf die Welt der Frauen. Am Ende lieg ich doch allein im Grab. Bewahr mein Selbstvertrauen, bin kein Star. Sterne blinken und verschwinden unter der Atmosphäre mit dem Gesindel verbinden. Da wo ich bin, da wo ich bin. 24 Stunden, ein Tag ohne Sinn. Wie ein Part ohne Stimmen, wie ein Bart ohne Kinn. Mein Ritual ist Herzklopfen bei Blaulicht. Doch es gibt keine Wahl, keiner kann mich mehr stoppen. Nehm es auf mich, niemand dem ich trau ich. Faustdick hinter den Ohren, für euch noch unglaublich. Nur eine Frage der Zeit, bis das Virus ausbricht. Inkubationszeit, der Meister unter Staubschicht. Aggression, weil der Himmel noch nicht aufbricht. Der Großstadtfalke kreist über seiner Skyline. Bordsteinschwalben träumt von dem Freisein. Er breitet seine Flügel aus, im Schnabel den Lebenszweig. Und steigt so hoch, bis die Sonne auf den Regen scheint. Der Großstadtfalke kreist über seiner Skyline. Bordsteinschwalben werden von dem Smog heiser. Er breitet seine Flügel aus, im Schnabel den Lebenszweig. Und steigt so hoch, bis die Sonne auf den Regen scheint. Es ist ein Zeichen, dass mir Gott kein Zeichen gab. Der Beweis, dass es kein Meister gab. Scheiß auf die Ethik, das Kreuz, die Moral. Nichts ist hier ewig, heute zählt die Zahl. Illegal, scheißegal, keine Wahl, schreib die Zahlen auf ein rotes Blatt, sie sind schwarz markiert. Ich hab die Drogen satt, doch kein Hunger auf Hartz IV. Und dieser scheiß Rap ist wie Solarium. Sonnenersatz, die Sonne scheint weg zu sein. Wie ein Vakuum saugt die Nacht das Lächeln ein. Zu dunkel zum Schreiben, Leiden. Die Texte zu vergessen wird das Beste sein. Hoffnung am Horizont kommt, ist das, was im Kopf pumpt, doch er hofft umsonst. Es bleibt der Kopfsprung ins tiefe Wasser. Eiskalte Hoffnung für Genie und Verfasser. Der Großstadtfalke kreist über seiner Skyline. Bordsteinschwalben träumt von dem Freisein. Er breitet seine Flügel aus, im Schnabel den Lebenszweig. Und steigt so hoch, bis die Sonne auf den Regen scheint. Der Großstadtfalke kreist über seiner Skyline. Bordsteinschwalben werden von dem Smog heiser. Er breitet seine Flügel aus, im Schnabel den Lebenszweig. Und steigt so hoch, bis die Sonne auf den Regen scheint. Ich bin naiv, weil ich Frauen fair trau. Impulsiv aus dem Bauch her, raus, viel zu ehrlich, ohne Angst, und sie wehren sich. Es wurde nie erwidert, ich verließ jede. Es scheint, als ob ich den Schmerz brauch. Nie wieder fließt die Träne. Geh allein, werfe Schatten auf die Bürgersteige. Seh nur Feinde, nur noch Schmerzen, und ich würd verzweifelt. Stürz in die Scheiße, da weiß man wenigstens, woran man ist. Nicht verwirrt von dem Fleisch, was der Panther nicht ist. Wie ne Rampenlicht, Bitch, yeah. Dreh mein Gesicht aus dem Licht, jetzt sind sie hell. Straßenlaternen wärmen mich, bin kriminell. In meiner Welt, so dass du mich für Da Vinci hältst. Es gibt keinen Ausweg, kann nicht mehr bunkern. Guck, was ich aufnehm, trotzdem muss ich verhungern. Der Großstadtfalke kreist über seiner Skyline. Bordsteinschwalben träumt von dem Freisein. Er breitet seine Flügel aus, im Schnabel den Lebenszweig. Und steigt so hoch, bis die Sonne auf den Regen scheint. Der Großstadtfalke kreist über seiner Skyline. Bordsteinschwalben werden von dem Smog heiser. Er breitet seine Flügel aus, im Schnabel den Lebenszweig. Und steigt so hoch, bis die Sonne auf den Regen scheint.